вы совершите поездку по нашей стране. Sie machen eine Reise durch unser Land. Самой большой стране мира. Das größte Land der Welt. Вы посетите города. Sie besuchen Städte. Исторические места. Und historische Stätten. Школы. Schulen. Институты, вузы. Und Hochschulen. Научно-исследовательские институты и центры. Forschungsinstitute und Zentren. Театры и кино. Theater und Kinos. Музеи и выставки. Museen und Ausstellungen.